Wie klingt die Apokalypse? Wie klingt es, wenn eine Atombombe fällt? Doch richtiger wäre vielleicht zu fragen, wie klingt es, wenn Musiker 70 Jahre nach diesem Ereignis ihre eigenen Antworten darauf suchen? Finden sich Klänge für diesen unerhörten Moment, als die Atomwolke wie ein vor Wut laut schnaubender Dämon hoch an den Himmel schießt? So jedenfalls beschreibt es Keiji Nakasawa in seinem Buch Barfuß durch Hiroshima, das 1983 in Deutschland erscheint. In diesem monumentalen Manga, der im japanischen Original der barfüßige Gen heißt, beschreibt Nakasawa seine persönlichen Erinnerungen an dieses gleichermaßen monströse Ereignis, das er als 6-jähriger Junge in seiner Heimatstadt erlebte und überlebte. Hiroshima und Nagasaki, das war der erste und bisher einzige Einsatz von Atombomben gegen Menschen. Und Nakasawa zeichnet auf knapp 3000 Seiten, was er, alias Gen, damals erlebt. Verbrannte, entstellte, verstümmelte Menschen, die ihre Haut in Fetzen hinter sich herziehen. Unzählige Leichen und die Invasion von Fliegen und Maden. Die Hölle auf Erden. Dieses Trauma im Manga von Keiji Nakasawa beschrieben und das Ereignis vor 70 Jahren gaben den Impuls für das Projekt, das der Dramaturg und Ideengeber Manuel Gorgos nun gemeinsam mit dem Musikmanager Markus Rindt auf die Elbwiesen am Japanischen Palais in Dresden brachte. Markus Rindt ist die passende Besetzung dafür, einem solchen Thema den gebührenden Platz in einem multimedialen Abend zu geben, den beide Initiatoren selbst durchaus als Zumutung im sommerlich leichten Open-Air-Kulturprogramm beschreiben. Markus Rindt, künstlerischer Leiter der Dresdner Sinfoniker, hat 8 hervorragende Musiker und ihr Instrumentarium ausgewählt und zwischen den 2 Projektionsflächen auf der Elbwiese platziert. 2 Klarinetten, Trompete, Posaune und Tuba, dazu Drumset, E-Gitarre und Keyboards. Sie finden gut zusammen in ihrer improvisierten Musik zu den schwarz-weißen Zeichnungen, die mal wie Dias eingeschoben, manchmal auch vergrößert, auf einer der 2 Leinwände erscheinen. Und sie finden auch für diese Bilder eine meist stimmige Sprache. Sie klingt mal behutsam, mal still. Sie steigert sich auch bis zu free-jazzigen und zappa-esken Momenten und versucht gar nicht erst in pathetischer Betroffenheit die aus der Materialfülle ausgewählten Geschichten Nakasawas zu überbieten. Diese erzählen vom Hungeralltag, vom Atomschlag, dem Tod des Vaters und der Geschwister und wie der 6-Jährige seiner Mutter hilft, seine Schwester auf den Trümmern des Hauses mit auf die Welt zu bringen. Weit schwingt der Bogen an diesem 70-minütigen Abend mit Happy End. Zwischen Daumenkino, Filmmusik, Kriegsepos und Videooratorium im Public Viewing-Format. Kann man so das Unfassbare fassen? Das japanische Palais mit seiner klassizistisch-barocken Fassade samt japanisch gewölbter Dächer diente parallel am gestrigen Abend als 2. Projektionsfläche für eine dramatische atmosphärische Videoinstallation. Dabei hätte dieser imposante Museumsbau auch selbst viel von Seelenpein, Vernichtung und Leichenbergen in der zu Kriegsende zerstörten Stadt Dresden erzählen können. Doch gestern bot er für jedermann zugänglich Geschichten aus Hiroshima, einer Stadt, die erst durch massive Kriegszerstörung, ähnlich wie Dresden auch, vom Täter zum Opfer wurde. Dieser kranke Mythos beider Städte ist der unausgesprochene Subtext eines an vielen Spannungsbögen reichen Projektes und der sicher stärkste, der diesem Abend auch wirklich Sinn gibt.